Und wir starten mit Musik von Heinz Pringsheim, die sieben Tänze des Lebens, eine Suite aus dem Tanzspiel von Mary Wigman. Die Münchner Philharmoniker spielen unter Leitung von Rudolf Albert. Thank you. Die sieben Tänze des Lebens, eine Suite von Heinz Pringsheim aus dem Tanzspiel von Mary Wigman. Das war eine Aufnahme von 1957 mit den Münchner Philharmonikern unter Leitung von Rudolf Albert. Im Concerto Bavarese auf Bayern 2 haben wir jetzt für Sie Musik von Heinz Schürer, rumänische Volkstanzvariationen für Orchester nach Béla Bartók mit den Nürnberger Symphonikern unter Leitung des Komponisten. Thank you. Thank you. Die Nürnberger Symphoniker in einer Aufnahme von 1964, Dirigent war Heinz Schürer und die Musik ging auch auf sein Konto. Bearbeitungen von rumänischen Volkstänzen von Béla Bartók als Variationen für Orchester. Wir machen weiter im Concerto Bavarese auf Bayern 2 mit Karl Orffs »Sitz ich da am hohen Himmel«, Szene des Petrus aus »Der Mond«, ein kleines Welttheater. Es singt Georg Hann. Sitz ich da am hohen Himmel, unter mir das Weltgewimmel, über mir das Sternendach. Denk ich über manches, denk ich über manches, denk ich über manches nach. Und ich seh dann wie im Traum hinterm letzten Wolkenbaume, wie das Weltenrad sich dreht, alles kommt und alles geht. Seht an, wie die Sterne steigen, hoch sich heben, Wölben neigen, wie die Tage und die Zeiten ihren ewigen Kreis abschreiten. Schacht auf die Erde tief hinunter, wie die Menschen sich mitunter lieben, hassen und erschlagen, sich belügen und vertragen. Seltsam ist das. Das meiste geht an Leben von der ganzen Fantasie. Thank you. sitz ich da am hohen Himmel. Petrus singt das in Der Mond, ein kleines Welttheater von Karl Orff. Georg Hann war der Bass, das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks wurde geleitet von Rudolf Albert. Jetzt haben wir ein Doppelkonzert für Sie hier im Concerto Bavarese auf Bayern 2 für Flöte und Klarinette mit Streichorchester, zwei Hörnern und Schlagzeug, komponiert von Alfred von Beckerath. Er steht auch am Pult der Münchner Philharmoniker. Solisten sind Konrad Hampe, Flöte und Anton Felbinger, Klarinette. Thank you. Alfred von Beckerath hat dieses Doppelkonzert für Flöte und Klarinette mit Streichorchester, zwei Hörnern und Schlagzeug komponiert. Wir haben eine Aufnahme gehört von 1958 mit Konrad Hampe Flöte, Anton Fellminger Klarinette und den Münchner Philharmonikern unter Leitung von Alfred von Beckerath. Jan Kuzier ist unser nächster Komponist. Von ihm hören wir Der Mann Lot, biblische Gesänge für Solobariton, Sprecher, Männerchor und Orchester. Der erste Teil heißt Die Propheten, der zweite Teil Die Vertilgung Sodoms. Hier sind Herbert Brauer, Bariton, Hans-Herbert Fiedler, Sprecher, sowie die Bürgersängerzunft und die Münchner Philharmoniker unter Leitung von Oskar Köbel in einer Aufnahme von 1962. Thank you. dessen Wort geschah zu mir und sprach: Ich kannte dich, ehe denn ich dich im Mutterleibe bereitete, und sonderte dich aus, ehe denn du von der Mutter geboren wurdest, und stellete dich zum Propheten unter die Völker. So begürte nun deine Lenden und mache dich auf und predige ihnen alles, was ich dir heiße. Sie schieße mit ihren Zungen eitel Lügen und keine Wahrheit. Sie treiben es mit Gewalt im Lande. Denn sie sind ein frecher Taube. Erhüte sich vor seinen Freunden und traue auf seinen Bruder nicht. Denn ein Bruder unterdrückt den anderen und ein Freund verrät ihn andern. Ach, dass ich Wasser genug hätte in meinem Haupt und meine schmelzen und prüfen, spricht der Herr. Ihre falschen Zungen sind mörderische Pfeile. Mit ihrem Munde reden sie freundlich gegen den Nächsten, aber im Herzen lauern sie auf denselben. Spricht der Herr. Sollte ich nun solches nicht heimsuchen an ihnen, spricht der Herr. Und meine Seele sollte sich nicht rächen an solchem Volk, als dies ist, spricht der Herr. Ein Weiser rühme sich nicht seiner Weisheit, spricht der Herr. Ein Starker rühme sich nicht seiner Stärke, spricht der Herr. Ein Reicher rühme sich nicht seines Reichtums, spricht der Herr. Sondern wer sich rühmen will, der rühme sich des, dass er mich wisse und kenne, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übet auf Erden. Denn solches gefällt mir, spricht der Herr. Es ist ein Geschrei zu Sodom und Gomorra. Das ist groß und ihre Sünden sind fast schwer. Darum will ich hinabfahren und sehen, ob sie alles getan haben nach dem Geschrei, das vor mich gekommen ist. Oder ob's nicht also sei, dass ich's wisse. Und die Männer wandten ihr Angesicht und gingen gen Sodom. Aber Abraham blieb stehen vor dem Herrn. Und treiben untereinander Freund mit Freundesweibe. Freie, sie nur züchtigen ihre eigenen Schwestern ihres Vaters. Aber sind Silber und Gold von Menschenhänden gemacht. Sie haben Mäuler und reden nicht. Sie haben Ohren und hören nicht. Auch ist mein Ohren ihren Ohren. Sie haben sich alle, sie haben die Bilder hören nicht und sich der Götzen reden nicht verstehen alles. Dies ist das Volk, das den Herrn ihren Gott nicht hören, auch sich bessern will. Ihren Gott nicht hören will. Es ist der Staat. Es ist nahe gekommen, denn des Herrn der Staat ist nahe. Oh. falschen Kind, so spricht er, was Ende kommt. Nun kommt das Ende über dich, denn ich will meinen Grimm über dich senden. Ich will dir geben, wie du verdient hast, was ihr erfahret. Ich sei der Herr, der sei der Herr, ist kamen gen Sodom des Abends. Lot aber saß zu Sodom unter dem Tor. Du bist schön und prächtig geschmückt. Licht ist dein Kleid, das du anhast. Du breites aus den Himmel wie einen Teppich. Die Engel sah, stand er auf ihnen entgegen und bückte sich mit seinem Angesicht auf die Erde und sprach: Siehe, Herr, kehre doch ein zum Hause eures Kehre doch ein und bleibet über Nacht. Sie sprach, es komme zu mir. Nein, kehre doch ein. Nötigte er sie fast, und sie kehrten zu ihm ein und kamen in sein Haus. Und er machte ihnen ein Mahl und buk ungesäuerte Kuchen, und sie aßen. Aber ehe sie sich legten, kamen die Leute der Stadt Sodom und umgaben das Haus, jung und alt, das ganze Volk aus allen Enden, und forderten Lot und sprachen zu ihm: Wo? Wo? Wo sind die Männer, die zu dir gekommen sind? Zu ihnen vor die Tür und schloss die Tür hinter sich zu und sprach: Ach, lieben Brüder, tut nicht so übel. Siehe, ich habe zwei Töchter, die haben noch keinen Mann erkannt. Die will ich herausgeben unter euch und tut mit ihnen, was euch gefällt. Allein diesen Männern tut nichts, denn darum sind sie unter die Schatten meines Dachs eingegangen. Sie aber sprachen: Kommt ihr her, du bist der heilige Fremdling hier, du bist der heilige Fremdling hier, und wirst regieren. Ach, lieben Brüder, ach, lieben Brüder, ach, lieben Brüder, tut nicht so übel. Meiner Feinde so viel und setzen sich so viele wider mich. Ich fürchte mich nicht vor vielen Hunderttausenden. Ich fürchte mich nicht vor vielen Hunderttausenden, die sich umher wider mich liegen. Auf Herr, auf Herr, auf Herr und hilf mir, hilf mir und hilf mir. Und sie drangen hart auf den Mann Lot. Und da sie hinzuliefen und wollten die Tür aufbrechen, griffen die Engel hinaus und zogen Lot hinein ins Haus und schlossen die Tür zu. Und die Männer vor der Tür am Hause wurden mit Blindheit geschlagen. Beide klein und groß, bis sie müde wurden und die Tür nicht finden konnten. Frischen Wasser, er erquickt mich auf rechter Straße um seines Namens. Um seines Namens willen. Und ob ich schon wandelte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab tröstet mich. Du bereitest vor mir einen Tisch. Nichts mangeln. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn. Da nun die Morgenröte aufging, hießen die Engel den Lot eilen und sprachen: Mache dich auf, mache dich auf, mache dich auf, mache dich auf, mache dich auf, und geh dein Leib und deine Nächer. Mache dich auf, mache dich auf, mache dich auf, mache dich auf, mache dich auf, und geh dein Leib und deine Nächer. Dass du nicht auch umkommst in der Missetat dieser Stadt. Da er aber verzog, ergriffen die Engel ihn und sein Weib und seine zwei Töchter bei der Hand, darum, dass der Herr seiner verschonete, und führeten ihn hinaus und ließen ihn außen vor der Stadt. Und als sie ihn hatten hinausgebracht, sprach er: Und sie Sonne war aufgegangen auf Erden. Der Herr Schwefel und Feuer regnen vom Himmel herab auf Sodom und Gomorra. Weib sah er hinter sich und ward zur Salzsäule. Wie liegt die Stadt zu Wüste, die voll Volks war? Die Vertilgung Sodoms und davor die Propheten. Zwei Teile aus Der Mann Lot, biblische Gesänge für Solobariton, Sprecher, Männerchor und Orchester, komponiert von Jan Kuzier. Das war eine Aufnahme von 1962 aus München mit Herbert Brauer, Bariton, Hans-Herbert Fiedler, Sprecher, sowie mit Die Bürger Sängerzunft und mit den Münchner Philharmonikern unter Leitung von Oskar Köbel.